Hallihallöchen, meine lieben Damen und Herren der gewogenen Unterhaltung und herzlich willkommen zu diesen neuen News. Heute ist ein Zwischennews geplant. Eigentlich ist das hier nämlich nur ein Infrastrukturtest, aber damit ihr nicht leer ausgeht, hier die News. Ubuntu 13.10 erscheint am 17. Oktober 2013, heißt Saucy Salamander und wird ohne den Display-Server Mir ausgeliefert. Und zwar bei mir gibt es Probleme mit XMIR, also technische Probleme und so weiter und so fort. Deswegen wird MIR nicht standardmäßig aktiviert sein, man kann es aber anscheinend nachträglich freischalten. Ubuntu 14.04 ist die nächste LTS-Version von Ubuntu und da wird mit im April 2014 so geschätzt. Und zwar wahrscheinlich mit MIR. Das war's von mir. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ade.